Seit Beginn des zweiten Vierjahresplanes und der damit zusammenhängenden Maßnahmen auf dem Rohstoffgebiet und dem Ernährungssektor war Deutschlands Wirtschaft bereits in weitestem Umfange wehrhaft. Die Umstellung dieser wehrhaften Wirtschaft zur eigentlichen Kriegswirtschaft war deshalb nur mit verhältnismäßig geringen Reibungen verbunden. Wir haben alle Maßnahmen zeitig getroffen und haben uns nicht von der Entwicklung überraschen lassen.